Tropfen in der Saft, der für ein Leben versprach. Aus einem Tropfen wird ein Bach, Europa schafft sich selber ab. Wo Humanismus Einzug hält, der Fremde sich über dich stellt. Was wollen wir denn noch ertragen? Jetzt heißt es kämpfen und nicht klagen. Es liegt an uns, an dir und mir. Entscheidungsträger sind nur wir. Fremdbestimmtes Verurteilen, wenn man's nicht verhindern kann. Es liegt an uns, an dir und mir. Und wer regiert, bestimmen wir. Denn ohne uns, da sind sie nichts, auf das die Schreckensherrschaft bricht. Wenn Frieden nicht ihren Kreislauf, sonst gehen hier alle Lichter aus. Dann steht nur noch auf einem Stein. Wir wollten nicht am Leben sein. Seit Jahrzehnten läuft sie schon, die Massenmanipulation. Und selbsterwachte Stimmen, nein, empfinden nur Gleichgültigkeit. Sie fügen sich, das ist bequem und einfacher als aufzustehen. Die größte Ehre in dieser Zeit ist es, kein Teil von ihnen zu sein. Wo Humanismus Einzug hält, das Fremde sich über dich stellt. Was wollen wir denn noch ertragen? Jetzt heißt es kämpfen und nicht klagen. Es liegt an uns, an dir und mir. Entscheidungsträger sind nur wir. Fremdbestimmtes Verurteilen, wenn man's nicht verhindern kann. Es liegt an uns, an dir und mir. Und wer regiert, bestimmen wir. Denn ohne uns, da sind sie nichts, auf das die Schreckensherrschaft bricht. Wenn Frieden nicht ihren Kreislauf, sonst gehen hier alle Lichter aus. Dann steht nur noch auf einem Stein. Wir wollten nicht am Leben sein. Es liegt an uns, an dir und mir. Entscheidungsträger sind nur wir. Es liegt an uns, an dir und mir. Entscheidungsträger sind nur wir. Selbst wenn das Ziel in weiter Ferne oder gar verloren ist, es bleibt deine Geisteshaltung. Aufgeben wirst du nicht. Die Schlacht haben sie zwar gewonnen, aber nicht den ganzen Krieg. Solange du deinen Posten hältst, haben sie noch nicht gesiegt. Sie können dir zwar die Beine brechen, aber nicht deinen Verstand. Sie können dich in Ketten legen, doch niemals unser Schicksalsband. Das unabwendbar uns feind und uns auch noch im Tode